Zieht und racht, tracht und tracht, die ganze Nacht. Riemen zu nehmen und nicht verschämen, Riemen zu nehmen und nicht verschämen. Tumala, tumala, tumbalalaika, tumbala, tumbala, tumbalalaika, tumbalalaika, spiel balalaika, dir fragen, a wo's kann wachsen, wachsen im Regen, wo's kann brennen und nicht häufen, wo's kann bänken, weinen und tränen. Tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, laika, spiel, bala, laika, tumbala, laika, freilach. Freilich so sein!